Hier ist Peters Inforadio. Am 14. September ist in der Eifel ein amerikanisches Militärflugzeug abgestürzt. Wieder einmal, muss man sagen, denn alleine im Kreis Bitburg-Prüm sind seit 1952 nicht weniger als 27 amerikanische Kampfmaschinen vom Himmel gefallen. Interessant ist diesmal jedoch die ungewöhnlich große Geheimhaltung, mit der das US-Militär zu verhindern versucht, dass Einzelheiten über den Vorfall nach außen dringen. Der NPD-Kreisvorsitzende von Trier, Safet Babic, ist dem Fall nachgegangen und hat Merkwürdiges entdeckt. In Spangdahlem sind ja die Amerikaner stationiert und das führt immer wieder zur Belästigung der Bevölkerung durch anhaltende Angst vor Flugzeugabstürzen, Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung und der Kenntnisnahme, dass sehr viele deutsche Steuergelder verschwendet werden. Wie viele Flugzeuge sind denn da bisher abgestürzt? Nach Angaben der Umweltorganisation BUND sind es seit 1952 27 Flugzeuge im Nahbereich abgestürzt. Und der aktuelle Fall war eben am 14. September diesen Jahres. Dort ist ein Flugzeug in der Nähe von Oberkeil, das ist im Kreis Bitburg-Prüm, abgestürzt. Und das Interessante an diesem Fall war, dass das Flugzeug eben nur 300 Meter von der Eifelgemeinde entfernt abgestürzt ist. Wieso hat man darüber eigentlich so wenig in den Medien gehört? Nun, das hat mit den genaueren Umständen zu tun. Die Amerikaner haben sogenannte Notfallabsturzpläne. Das bedeutet, dass sie im Umkreis von ihren Flughäfen, die sie militärisch nutzen, bestimmte Flächen kennzeichnen, um diese zu benutzen für außerplanmäßige Notlandungen. Warum wird sowas gemacht? Das wird gemacht, weil die Amerikaner es anscheinend zu schade finden, dass ihre Militärbasis, die auf den Kosten der deutschen Steuerzahler gehalten wird, beschädigt werden könnte. Sie haben schon bereits erwähnt, dass die deutschen Behörden überhaupt nicht informiert wurden darüber. Genau, also das Interessante war, dass die deutschen Behörden letztendlich nur eine Statistenrolle bei der ganzen Sache gespielt haben. Denn nach dem Absturz wurde die Absturzstelle 10 Tage lang von den US-Militärs abgesperrt. Deutsche Behörden hatten über diesen Zeitraum hinweg keinerlei Zutrittsrechte. Nach diesem Zwischenfall kam heraus, dass es kurz nach dem Absturz ein Krisentreffen gab zwischen deutschen Kommunalpolitikern und US-Militärs. Auf Drängen der Amerikaner wurde aber durchgesetzt, dass keine Internas nach außen dringen durften. Was gibt es da nun zu verschweigen? Das ist eine Frage, der wir nachgehen werden. Und aus dem Grund ist die NPD in Oberkeil aktiv und präsent. Wie hat denn die Bevölkerung reagiert auf diesen Absturz? Die Bevölkerung war sehr bestürzt. Das zeigt sich an den langanhaltenden Meldungen in der Tagespresse und an den Leserzuschriften. Wir sehen das auch an der positiven Resonanz gegenüber der NPD-Aktion, die wir gestartet haben. Was für eine Aktion war das? Nachdem wir diese ganzen Umstände beobachtet und analysiert haben, hat sich der Kreisverband Trier entschlossen, sämtliche Bewohner der Gemeinden Oberkeil und Ransdorf mit einem persönlichen Brief anzuschreiben. In diesem Brief wurde den Mitbürgern mitgeteilt, dass nicht nur ein deutscher Souveränitätsverlust stattgefunden hat, indem amerikanische Behörden sich vor Deutsche stellen, sondern dass auch das krebserregende und wasservergiftende Flugbenzin Hydrazin ausgelaufen ist, was eine akute Gesundheits- und Umweltgefährdung darstellt. Hinzu kommt noch, dass die Kosten für die Räumung des kontaminierten Bodens zunächst die vom deutschen Steuerzahler bezahlte Bundesanstalt für Immobilienfragen zu tragen ist. Die Kosten betragen mindestens 50.000 Euro, werden aber sicherlich noch die 100.000 Euro übersteigen. Wir haben diesen Brief des Weiteren einem Themenflugblatt beigelegt, sowie eine NPD-Kurzvorstellung und den beliebten Aufkleber Ein Herz für Deutschland. Damit haben die Bürger von Oberkeil und Ransdorf die Möglichkeit, sich objektiv über die nationale Opposition unverfälscht zu informieren. Wir haben bisher gute Reaktionen gehabt. Man darf ja nämlich auch nicht vergessen, dass die sogenannte Hausfrauenschranke durchbrochen wurde. Das heißt, es ist kein anonymes Flugblatt, sondern es ist ein persönliches Schreiben in einem Umschlag mit der jeweiligen Adresse des Bürgers. Und das wird viel subjektiver wahrgenommen und kommt viel direkter in Kommunikationswege hinein. Das Thema ist jetzt Thema Nummer 1 in Oberkeil und Umgebung. Der Flughafen in Spangdahlen spielt ja bei den Amerikanern eine sehr wichtige Rolle in deren internationaler Kriegsplanung. Wie beurteilen Sie daher die Gefahr von Anschlägen in Spangdahlen? Die Flugbasen der Amerikaner in Spangdahlen und Ramstein spielen eine wichtige Rolle im globalen Kampf der USA zur Absicherung ihrer Rohstoffmärkte. Daher ist es damit zu rechnen, dass auf kurz oder lang muslimische Freiheitskämpfer die Situation konsequent nutzen werden. Und wie wird diese Nutzung aussehen? Ich gehe davon aus, dass die Eifel die weiche Flanke der US-Weltpolizei darstellt. Denn in den umliegenden Gemeinden leben die Amerikaner relativ ungeschützt inmitten der deutschen Bevölkerung. Damit werden auch deutsche Opfer bei einem Fall, beim möglichen Terrorangriff von US-Strategen eiskalt einkalkuliert. Wie war denn die Situation in der Vergangenheit? Man darf nicht vergessen, dass insbesondere über der Eifel erbitterte Luftkämpfe während des Zweiten Weltkrieges stattfanden. Allein im Kreis Bitburg-Prüm starben 1.192 unschuldige deutsche Zivilisten durch angloamerikanischen Bombenterror. 47 Ortschaften wurden im Kreis Bitburg-Prüm durch diese Luftangriffe zu 50 und mehr Prozent zerstört. Heute ist es beschämend, dass deutsche Politiker die deutsch-amerikanische Freundschaft daran messen, wie viele amerikanische Soldaten heute in Spangdahlen stationiert sind. Es müsste Aufgabe der deutschen Politiker sein, selbstständig für Arbeitsplätze zu sorgen. Und es darf nicht sein, dass von Spangdahlen aus völkerrechtswidrige Angriffskriege gegen freiheitsliebende und unschuldige Völker geführt wird. Wir müssen uns immer wieder fragen, wie viele unschuldige Zivilisten wurden durch US-Piloten, die von Spangdahlen gestartet sind in Afghanistan oder im Irak, getötet. Und wir müssen uns fragen, warum muss der deutsche Steuerzahler dafür bezahlen? Allein der Umzug von Frankfurt nach Ramstein, der US-Einrichtung, hat den deutschen Steuerzahler 357 Millionen Euro gekostet. Zivile Angestellte werden in Rheinland-Pfalz über die Lohnstelle ausländischer Streitkräfte bezahlt. Das waren allein im Jahr 2003 über 5 Millionen Euro. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr im Gefolge der Amerikaner haben in den letzten Jahren über 9 Milliarden Euro gekostet. In diesen Auslandseinsätzen sind 63 Deutsche ums Leben gekommen und wir müssen uns endlich fragen, wie lange noch muss deutsches Blut für fremde Interessen fließen. Die NPD Trier fordert aus diesem Grund Abzug aller US-Streitkräfte aus Rheinland-Pfalz und Europa, Öffentlichmachung aller Geheimgespräche und amerikanische Wiedergutmachungszahlungen an deutsche Kriegsopfer. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.